Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Exhibitionist in Nienburg unterwegs, erste Sitzung des Stadtteilbeirates und VC-Damen stellen sich neu auf. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Kreisverband für Wasserwirtschaft hat ein Instandhaltungsprogramm für das hunderte von Kilometern umfassende Abwassernetz aufgelegt. In Holthofen-Erichshagen sind Spülung und Inspektion bereits abgeschlossen. Während dort die Analyse beginnt, startet die Untersuchung nun in Maclohe und Lemke. Sinn des Instandhaltungsprogrammes ist es, Schäden frühzeitig zu erkennen und teure Reparaturen möglichst zu vermeiden, so Axel Brause, Ableitungsleiter Abwasserbeseitigung beim Kreisverband für Wasserwirtschaft. Gestern fand die konstituierende Sitzung des neuen Stadtteilbeirates im Nienburger Nordertor statt. Neben allen Arbeitsgruppen waren auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Inhalt war unter anderem ein Bericht vom Stadtteilrundgang oder auch die Vorstellung einer möglichen Geschäftsordnung für den Beirat und seine Arbeitsgruppen. Diese sammelten ebenfalls erste Themen und legten erste Sitzungstermine fest. Es sei ein Abend gewesen, auf dem man aufbauen könne, freute sich anschließend Christine Kreide, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales der Stadt Nienburg. Es ist nicht ausschlaggebend, ob ich zufrieden bin, sondern ob die Besucherinnen und Besucher dieser Veranstaltung zufrieden sind und die Menschen hier im Stadtteil. Und ich denke mal, die haben sich heute schon toll eingebracht und super Ideen auch entwickelt. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass in Arbeitsgruppen auch zu sehr vielen guten Ergebnissen kommen wird. Wie es jetzt bekannt wurde, ist am vergangenen Samstag gegen 23.30 Uhr eine 77-jährige Nienburgerin beim Gassigehen mit ihrem Hund von einem unbekannten Mann durch eine exhibitionistische Handlung belästigt worden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich am Ahornbusch Ecke Drosselhof. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben. Südeuropäische Erscheinung, ca. 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, dunkles Haar und Vollbart. Bekleidet war die Person mit einer dunklen, knielangen Jacke und dunkler Hose. Zudem sprach die Person akzentfreies Hochdeutsch. Die Polizei Nienburg hofft nun auf weitere Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des HC Nienburg haben am vergangenen Wochenende den erneuten Klassenerhalt geschafft. Erst am letzten Spieltag sicherte sich das Team um Trainer Thomas Platner mit einem 3:0-Sieg beim Tabellenschlusslicht das vierte Jahr Drittklassigkeit. Nun wartet trainingsfreie Zeit auf das Team, die Planungen gehen aber schon los. Für die nächste Spielzeit müssen Abgänge wie der von Molly O'Hagan kompensiert werden. Erstmal kein Training. Wir müssen uns jetzt für nächste Saison aufstellen und gucken, wie wir da weitermachen. Es wird sicherlich ein paar Abgänge geben. Es gab schon durch die Ausländer immer wieder Abgänge und deswegen müssen wir gucken, wie wir uns aufstellen, dass wir auch nächste Saison schönen, ehrlichen Volleyballsport in Nienburg zeigen können. Der Beginn der Saison 16/17 fällt voraussichtlich auf Ende September. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.